Erster, es war das vierte Jahr von König Darius. Gott sprach zu Sacharja. Es war der vierte Tag im Monat Kislev. Zweiter, Elzarezer und Regemelech schickten Männer zum Haus Gottes. Sie wollten Gott um Hilfe bitten. Dritter, sie fragten die Priester und Propheten. Sollen wir im fünften Monat weinen und fasten? Wir machen das schon viele Jahre. Vierter, dann sprach Gott zu mir. Fünfter, sag es allen Menschen und Priestern. Ihr habt 70 Jahre lang gefastet. Habt ihr das wirklich für mich getan? Sechster, wenn ihr esst und trinkt, tut ihr das für euch selbst. Rasse 7. Gott hat das schon früher gesagt. Damals war Jerusalem sicher. Überall wohnten Menschen. Auch im Süden lebten viele Leute. Achter, Gott sprach wieder zu Sacharja. Neunter, Gott sagt, seid ehrlich vor Gericht. Seid gut und lieb zueinander. Zehnter, helft Witwen und Waisen. Helft Fremden und armen Menschen. Denkt nichts Böses über andere. Elfter, aber sie wollten nicht hören. Sie drehten sich weg. Sie machten ihre Ohren zu. Zwölfter, ihre Herzen waren hart wie Stein. Sie hörten nicht auf Gottes Worte. Gott wurde sehr böse. Dreizehnter, Gott rief sie, aber sie hörten nicht. Jetzt rufen sie, aber Gott hört nicht. Vierzehnter, Gott verteilte sie in fremde Länder. Das Land wurde leer. Niemand reiste mehr dort. Das schöne Land wurde eine Wüste.